Hast du die Zeitung gelesen, auf deren Titelseite 3 Tage lang der Bungalow zu sehen war, aus dessen Fenster der kleine Daniel damals hinausgepinkelt hat? Das Fenster ist jetzt schwarz und leer, wie der ganze Bungalow seit der Schießerei. Es hieß, um diesen Bungalow sei es bei dem Streit gegangen. Vom Bett aus hat Daniels Vater auf Daniels Mutter geschossen. Es sei um das Erbe für Daniels jüngeren Halbbruder gegangen, den aus dem Westen, ja. Durch die Grenzöffnung sind wohl auch für Daniels Eltern die Möglichkeiten zu sterben größer geworden. Um die Folie über das Dach zu legen, hat er im vergangenen Herbst das Grundstück seiner Freundin zum ersten Mal wieder betreten, seit er ihr vor Jahren beim Packen und Ausräumen des Hauses geholfen hat. Er ist über die kleine Mauer aus Feldsteinen gestiegen und hat sich durch das Gebüsch seinen Weg auf ihr Grundstück gebahnt, weil das Tor, durch das er als Kind immer eintrat, verschlossen war. Auf den gemauerten Pfosten zu beiden Seiten des Tors hatte er nachmittagelang mit ihr gesessen, um Spaziergängern die Zunge herauszustrecken. Wenn er jetzt an das Wochenende denkt, an dem sie das Haus ausgeräumt und verlassen hat, oder auch an seinen Besuch in Berlin, als er 13 war, oder noch weiter zurück an den Nachmittag im Holzschuppen, an dem sie und er etwas gesehen haben, was sie besser nicht hätten sehen sollen, kommt es ihm seltsam vor, dass unabhängig von dem, was passiert, auf einen Tag immer ein anderer folgt. Und er weiß bis heute nicht, was es eigentlich ist, das sich da fortsetzt. Vielleicht gibt es das ewige Leben schon zu Lebzeiten, aber weil es anders aussieht, als man es sich erhofft, nämlich jenseits von dem, was geschehen ist, wie das Alte, erkennt es nur niemand. Auch das Haus steht ja noch da, und er weiß nicht, was es ist, was da noch steht. Und er selbst, und sie wahrscheinlich auch, irgendwo in der Welt. Bei uns im Garten gibt es Stachelbeeren und Johannisbeeren und Äpfel, aber die Stachelbeeren und Johannisbeeren sind dieses Jahr schon durch, hatte er gesagt, und von ihrem Vater die Erlaubnis erhalten, ihr am Nachmittag seinen Garten zu zeigen. Bei uns gibt es nur Rosen, hatte sie gesagt, als sie dann in seinem Garten stand und in einen unreifen Apfel gebissen. Von da an begann das, was er im Rückblick seine Kindheit nennen würde. Von Ferien zu Ferien begann es mit ihrer Anreise und endete mit ihrer Abreise. An dem Tag, an dem seine Schwester im Brautkleid auf den Weg hinaustrat, um zur Trauung in die Kirche zu gehen, und ein Topf mit Pfennigen über sie ausgeschüttet wurde, um ihr Glück zu bringen, und er danach mit seiner Freundin die leichten Taler aus dem Sand aufklaubte, Aluminiumgeld, das beinahe ganz ohne Gewicht war, hatten sie und er, während die Hochzeitsgesellschaft sich schon entfernte und sie mit den Händen noch durch den hellen Sand wischten, zum ersten Mal vom Heiraten gesprochen. Haselnüsse kannst du mit einem schweren Stein aufklopfen. Die sind ja innen noch weiß. Wollen wir schaukeln? Ich kann mit dem Vorderrad links um die Pfütze fahren und mit dem Hinterrad rechts. Wollen wir eine Geheimsprache erfinden? Küssen soll zwitschern heißen, ja. Wollen wir schaukeln? Beim Angeln darf man nicht sprechen. Klemm das Fliederblatt ganz flach zwischen die Hände, dann pfeift es am besten. Das hat der Gärtner gesagt. Wollen wir schaukeln? Komm, wir begraben den Maulwurf hier unter dem Baum. Vom Hirtentäschel die kleinen Herzen kann man essen. Wir verstecken uns unter dem Tannenbusch. Gib mir einen, ach, ich will zwitschern, ich auch. Seine Eltern waren schon immer früh um 6 aus dem Haus. Um 8 frühstückte seine Freundin, ab 8:30 durfte er kommen. Auf der Klinke des Tors mit dem Pfosten zur rechten und linken lag, wenn er sie herunterdrückte, an kühlen Morgenden dann noch Tau. Im Vorübergehen klopfte er an die grünlichen Scheiben der Küche, damit die Köchin ihm aufschloss. Dann trat er ein und blieb im Wohnzimmer neben der langen Tafel stehen, an der seine Freundin mit ihrer Familie und den Freunden der Familie saß. Er stand, lehnte sich an den kalten Ofen und wartete, bis sie aufgegessen hatte. Danach spielten sie in ihrem oder in seinem Garten, badeten von ihrem oder von seinem Steg aus, versteckten sich in dem Geheimschrank in ihrem Kinderzimmer unter Mänteln und Kleidern oder sahen bei ihm zu Hause, wo der Fernseher auch tagsüber lief, den schwarz-weißen Cowboys beim Galoppieren durch eine schwarz-weiße Weite zu und zuletzt bei ihrem schwarz-weißen Stürzen und Sterben.